Heute mit einer Hörspielpremiere zum 90. Geburtstag von Stanisław Lem. Redaktion Reto Ott und am Mikrofon Sarah Traufer. Der polnische Schriftsteller Stanisław Lem lebte von 1921 bis 2006. Vorgestern hätte er seinen 90. Geburtstag feiern können. Lem ist nicht nur eine der prägendsten Figuren in der fantastischen Literatur, mit einer weltweiten Auflage in zweifacher Millionenhöhe, er gilt vor allem auch als der Philosoph unter den Science-Fiction-Autoren. In seinen Romanen, Erzählungen und Essays hat er sich immer wieder kritisch mit dem technologischen Fortschritt auseinandergesetzt. So hat er lange vor ihrem Durchbruch die Hintergründe und Folgen der kybernetischen Revolution beschrieben, die unserer heutigen Informationsgesellschaft zugrunde liegt. Wir wollen heute an Lems tiefgründige und gleichzeitig skurril amüsante Gedankenspielereien erinnern mit dem Hörspiel Der Elektrobarde. Darin versucht ein Ingenieur, eine Maschine zu konstruieren, die Poesie auf höchstem Niveau produziert. Ein Experiment, das schließlich gelingt und dennoch mit Ach und Krach scheitert. Der Elektrobarde ist das Diplomprojekt des Zürcher Komponisten und Sounddesigners Martin Bezzola. Er war hier in Personalunion als Bearbeiter, Tontechniker, Musiker und Regisseur verantwortlich. Und er schloss mit dieser Eigenkreation im Jahr 2007 sein Studium der Medienkunst an der Hochschule der Künste Bern ab. Ursprünglich war die Arbeit als mehrkanaliges Raumklanghörspiel konzipiert. Wir stellen sie jetzt auf DS2 erstmals in einer Stereo-Version vor. Ich habe einen Kriecher drauf. Ist das nur mein Kopfhörer? Wie ein Handy. Aber vielleicht ist es mein Handy, das bei dir drauf kriecht, oder was? Nein. Jetzt ist es weg. Ist gut. Eine Maschine. Einen Traum von einer Maschine. Um falschen Erwartungen und Missverständnissen aller Art vorzubeugen, muss zunächst erklärt werden, dass dies genau genommen eine Reise nach nirgendwohin war. Denn in der ganzen Zeit rührte sich Trorl nicht aus seiner Behausung. Und dennoch, in einem tieferen und höheren Sinne, war es eine der weitesten Reisen, welche der berühmte Konstrukteur jemals unternahm. Denn sie führte ihn dicht an die Grenze des Möglichen. Ja, sogar darüber hinaus. Zum letzten Mal. Thorl widerfuhr einmal das Missgeschick, dass er eine äußerst eigensinnige Rechenmaschine baute. Wie viel ist 2 plus 2? Seit dieser Zeit musste sich Thorl die gnadenlosen Sticheleien seines Freundes Klapautius gefallen lassen, der keine Gelegenheit versäumte, um auf die unrühmliche Geschichte zurückzukommen. 7. Mit Klapautius verband Thorl einerseits eine innige Freundschaft, andererseits zerstritten sich die beiden Konstrukteure regelmäßig im Versuch, eine noch schnellere, größere, bessere oder gescheitere technische Bastelei als der andere. Ich fände, als der andere zu bauen. Ehrlich, klingt besser. Ja, klingt besser. Größere, bessere oder gescheitere technische Bastelei als der andere. Technologie. Die Eigenkapazität. Um Klapautius jedoch ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen, hatte Thorl sich in den Kopf gesetzt, eine Maschine zu konstruieren, die in der Lage sein sollte, makellose Lyrik zu schreiben. 2.0. Kürzen und Vereinfachen von Gleichungen. Aha. Zu diesem Zweck besorgte sich Thorl kybernetische Literatur im Gesamtgewicht von 820 Tonnen sowie 12.000 Tonnen der allerfeinsten Poesie und begann unverzüglich mit seinen umfangreichen Studien. Wenn er es vor lauter Kybernetik nicht mehr aushalten konnte, wechselte er kurzerhand zur Lyrik und umgekehrt. Bereits nach kurzer Zeit wurde ihm klar, dass die Konstruktion der Maschine selbst im Vergleich zu ihrer Programmierung das reinste Kinderspiel war. Wo ist ein Wärmewiderstand? Das Programm, das ein durchschnittlicher Dichter im Kopf hat, wurde durch die Zivilisation geschaffen, in der er auf die Welt kam. Und diese Zivilisation wurde wiederum durch die ihr vorhergehende programmiert. Das ist doch der Fehler hier. So ließ sich der Entwicklungsprozess zurückverfolgen bis zum Vorabend der Schöpfung. Als die Bits, welche einmal das Programm des künftigen Poeten bilden sollten, noch völlig ungeordnet im primordialen Chaos kosmischer Tiefen herumschwirrten. Wollte man folglich eine Lyrikmaschine programmieren, so musste man zunächst die Entwicklungsgeschichte des ganzen Universums nachvollziehen. Ach so. Zumindest einen guten Teil davon. Jeder andere an Thorls Stelle wäre unter der Last einer solchen Aufgabe zusammengebrochen. Doch der unerschrockene Konstrukteur dachte keine Sekunde. Daran aufzugeben. Er konstruierte zunächst eine Maschine, die das Chaos modellierte. Und selbiges war wüst und leer. Und der elektrische Geist schwebte über den elektrischen Wassern. Dann fügte er den Parameter des Lichts hinzu, sowie Urnebel in der nötigen Menge. So bahnte er sich schrittweise seinen Weg bis zur ersten Eiszeit. Was nur deshalb möglich war, weil seine Maschine fähig war, im 5-milliardsten Teil einer Sekunde 100 Sektillionen Ereignisse an 40 Oktillionen verschiedener Orte zugleich zu modellieren. Falls irgendjemand diese Zahlen in Frage stellt, braucht er sie nur nachzurechnen. Als nächstes modellierte Thorl die Ursprünge der Zivilisation, das Funkenschlagen mit Feuersteinen und das Gerben von Fellen. Er sorgte auch für Dinosaurier und Sintfluten sowie für Zweifüßigkeit und Schwanzlosigkeit. Dann kam der Urbleichling an die Reihe, der den Bleichling zeugte. Dieser brachte die ersten Maschinen hervor und so ging es dahin. Durch Äonen und Jahrtausende im endlosen Summen elektrischer Ströme und Wirbel. Ja, ein Pegel. Ja, ja. Alles klar. Okay, soll ich anfangen oder wie siehst du es? Immer wenn sich die modellierende Maschine als zu eng für die nächste Epoche erwies, nahm Trurl einen Anbau vor, bis schließlich aus all diesen Anbauten eine richtige Großstadt aus Röhren, Polklemmen, Stromkreisen und Schaltungen entstanden war, derart verwickelt und verworren, dass sich der Teufel selbst dort nicht mehr zurechtgefunden hätte. Doch Trurl schaffte es irgendwie. Nur zweimal musste er in die Vergangenheit zurückkehren. Einmal leider bis ganz an den Anfang, als er nämlich entdeckte, dass Kain Abel erschlagen hatte und nicht Abel Kain. Offensichtlich wegen dieser durchgeschmorten Sicherung im Urnebelsimulator. Beim zweiten Mal brauchte er nur 300 Millionen Jahre zurückzugehen. Genau in die Mitte des Mesozoikums, denn dort war ihm, nach dem Übergang von den Urfischen zu den Uramphibien und den ersten Säugetieren, eine Panne mit den Primaten passiert. Statt großer Affen hatte die Maschine greise Pfaffen modelliert. Allem Anschein nach hatte sich eine Fliege ins Innere der Apparatur verirrt und war gegen den hochberührungsempfindlichen Multifunktionsschalter geflogen. Ansonsten ging alles erstaunlich glatt. Antike und Mittelalter wurden modelliert und auch die Epoche der großen Revolutionen, wobei die Maschine in ihren Grundfesten erbebte. Schließlich musste Trurl die Röhren mit Wasser besprengen und mit feuchten Tüchern umwickeln, sonst hätte sie, der in diesem Tempo simulierte Fortschritt der Zivilisation, mit Sicherheit zum Platzen gebracht. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Maschine von Vibrationen geschüttelt, zunächst seitlich, dann der Länge nach, beides ohne erklärlichen Grund. Trurl war sehr beunruhigt. Er schleppte Zement und Mauerhaken herbei, um für den äußersten Notfall gerüstet zu sein. Zum Glück erwiesen sich seine vorsorglichen Maßnahmen als überflüssig. Anstatt aus ihrer Verankerung zu springen, beruhigte sich die Maschine wieder und bald hatte sie das 20. Jahrhundert weit hinter sich gelassen. Danach kamen und gingen die Zivilisationen in Intervallen von 50.000 Jahren und schon war die Epoche der absolut vernünftigen Wesen erreicht, von denen Trurl selbst abstammte. Spule auf Spule wurde mit computerisierter Geschichte bespielt. Bald gab es so viele von ihnen, dass man das entstandene Spulengebirge kaum noch überblicken konnte. Und all das nur, um einen Verseschmied zu konstruieren. Doch das sind die unvermeidlichen Folgen, wenn man dem wissenschaftlichen Fanatismus seinen Lauf lässt. Schließlich waren die Programme fertig. Man musste nur noch das Bestgeeignete herauspicken, denn andernfalls hätten Bildung und Erziehung des Elektropoeten viele Millionen Jahre in Anspruch genommen. Haben wir ein Gegensprech? Du kannst mir hier immer reinquatschen, oder? In den nächsten zwei Wochen fütterte Trurl sein lyrisches Ungetüm mit generellen Instruktionen. Dann richtete er alle notwendigen logischen Schaltungen, emotionalen Elemente und semantischen Zentren ein. Schon wollte er Klapautius zum ersten Probelauf einladen, doch dann besann er sich eines Besseren und setzte die Maschine allein in Gang. Metall-Keramik-Grenzflächen lassen sich durch innere Oxidation, physikalische oder chemische Gasphasen Abscheidung oder Diffusionsverschweißung herstellen. Um ein Verständnis der fundamentalen Prinzipien zu erlangen. Trurl verstärkte die semantischen Felder und installierte eine doppelte Komponente an Willensstärke. Eignet sich besonders das Studium der Molekularstrahlendetektaxie, hergestellten Metallschichten auf ein Kristall. Daraufhin teilte ihm die Maschine mit, von nun an müsse er jeden ihrer Wünsche erfüllen. Oberflächen, dadurch lassen sich auch. Für den Anfang befehle sie, ihre bereits vorhandenen 9 Stockwerke um 6 zu erweitern, damit sie besser über den Sinn des Lebens nachdenken könne. Falls irgendjemand diese Zahlen in Frage Schichtwachstum, stellt. Sowie die Tension. Struktur und Chemie der Metallkeramik. Die Grenzflächen. Trurl baute ihr stattdessen ein philosophisches Drosselventil ein. Ableiten. Die Maschine würdigte ihn keines Wortes mehr und schmollte mit sämtlichen Stromkreisen. Erst endlose Bitten und Schmeicheleien konnten sie dazu bewegen, wenigstens ein kleines Liedchen zu singen. Damit aber schien ihr musikalisches Repertoire völlig erschöpft. Trurl justierte, manipulierte und regulierte, installierte neue Schaltungen, klemmte andere ab und kontrollierte fieberhaft sämtliche Steuerungsmechanismen, bis er überzeugt war, die optimale Abstimmung sei endlich gefunden. Unglück und Inzest. Und dann bedachte ihn die Maschine mit solch einem Gedicht, dass er den Entschluss, seinen Freund noch nicht einzuladen, im Nachhinein als göttliche Eingebung ansah. Nicht auszudenken, wie Klapautius über ihn gelacht hätte. Da hatte er das ganze Universum aus dem Nichts modelliert. Und was war dabei herausgekommen? Trurl baute 6 Anti-Graphomanie-Filter. Mal einen Schluck Wasser nehmen. 6 Stück. Dann gehen wir von vorne los, hä? Trurl baute 6 Anti-Graphomanie-Filter ein. Doch sie barsten. Ist das der Original? Doch sie barsten wie Streichhölzer, kann man das kehren? Ich finde, es ist einfach. Er ersetzte sie durch Spezialanfertigungen aus härtestem Korundstahl. Diese Maßnahme schien sich zu bewähren. Ja, viel besser. Trurl brachte die semantischen Felder auf den modernsten Stand und installierte einen alternierenden Reimgenerator. Als ihm die Maschine daraufhin ihren Entschluss mitteilte, Missionar unter notleidenden Stämmen auf weit entfernten Planeten zu werden, verlor Trurl die Geduld. Erst als er sich ihr entschlossenen Schrittes mit dem Hammer in der Hand näherte, kam Trurl der rettende Gedanke. Er riss alle logischen Schaltungen heraus und ersetzte sie durch selbstregelnde Egozentrisatoren mit narzisstischer Rückkopplung. Das habe ich ja selbst eingebaut, ist doch wunderbar. Die Maschine erbebte in ihren Grundfesten, brach in Gelächter aus, weinte bitterlich, klagte über den furchtbaren Schmerz in ihrem 3. Stockwerk und erklärte, sie habe alles satt. Glatt vom ganzen Absatz oder was? Ja, wir versuchen's mal. Das Leben sei zwar herrlich, doch alle Roboter gemein. Sie werde sicherlich bald sterben und hege nur den einen Wunsch. Man möge ihre gedenken, wenn sie alle Planeten für immer verlassen haben. Dann verlangte sie nach Papier und Bleistift. Am nächsten Morgen suchte er Klapautius auf. Als dieser hörte, dass er bei der Premiere des Elektrobarden zugegen sein sollte, ließ er alles stehen und liegen, denn er konnte es gar nicht abwarten, wie sich sein Freund bis auf die Knochen blamierte. Der Elektrobarde sah aus wie ein riesiger Schiffsmotor, ganz von stählernen Galerien umgeben, überzogen mit genieteten Blechen und ausgerüstet mit einer Unzahl von Kontrolltafeln und Instrumenten. Schließlich erklärte Thorl, währenddem er kontrollierte, ob sämtliche Anodenspannungen so waren, wie sie sein sollten, nun könne Klapautius sozusagen zum Aufwärmen mit einer kleinen Improvisation beginnen. Später steht es dir selbstverständlich frei, bei der Maschine Gedichte zu jedem Thema zu bestellen, das dir gerade in den Sinn kommt. Jetzt zeigten die Potentiometer an, dass die Maschine unter lyrischem Volldampf stand. Thorl drückte mit zitternden Fingern den Hauptschalter. Knistergeigen, Seite, Streptokokken, Mann, Zauber, Zimpf. Ist das alles? Thorl biss sich auf die Lippen, versetzte der Maschine einige Stromstöße und schaltete sie erneut ein. Diesmal war ihre Stimme sehr viel reiner. Man konnte sich fast begeistern für diesen Bariton, der eines verführerischen Timbres keinesfalls entbehrte. Verschlauch ich wie in Schleimen Schneckensarg. Flexibler Sopran, würde ich sagen. Will deine Frust verblossen, was sich und recht gelungen. Wie du den Schneeökel mit der Ganglizwit. Nebenbei bemerkt, aus Fügen Muscheln Kimmlech hast gemacht. Klapautius beobachtete seelenruhig seinen in Panik geratenen Freund, der sich am Schaltpult abmühte. Was? So, schalt ein! Von drei Geweiden spill ich Schlingen, nie pleurer Zwerch und nie verzwegen. Und will mir jetzt kein Lied gelingen, so wird es ewig nicht geschehen. Das ist schon besser. Die letzten Worte waren ausgesprochen sinnvoll. Ist dir das aufgefallen? Ja, wenn das alles sein soll. Hol's der Teufel! Ich würde da mal eine Variante einbauen an deiner Stelle. Könnte sein, dass es besser fließt, wenn ich sage, Thorl verschwand erneut im Innern der Maschine. Blechtig auf diesen da Wau erstellen die Quicksilber. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber der Eisene bleibt. Dumpfe und niedere Geister beneiden die großen Meister. Sie fordern das Genie heraus, den Löwen reizen will die Mauer. Klapautius handelt ebenso. Doch wird er seines Tuns nicht froh. Er lauschet mit finsterer Miene den Versen aus Trolls Maschine. Ihr Wohlklang macht ihn ärgerlich, gibt seinem Herzen einen Stich. Da siehst du, ein Epigramm und recht gelungen hinbei bemerkt. Das ist eine Gemeinheit. Und außerdem ist es nicht er, sondern das bist du. Oh, was soll das heißen? Ich? Du hast es schon lange vorher programmiert. Ich merke es gleich an der primitiven Machart, der ohnmächtigen Bosheit und der Armseligkeit der Reime. Wenn du das glaubst, dann stell ihm doch ein anderes Thema, welches immer für du auch willst. Dinosaurier und Sint. Na, warum sagst du nichts? Hast wohl Angst wie? Angst? Hast wohl Angst wie? Angst habe ich nicht. Ich denke nur nach. Er bemühte sich fieberhaft, die schwierigste aller denkbaren Aufgaben zu finden. Denn nicht ganz zu Unrecht war er der Meinung, dass sich über die Vollkommenheit oder Nichtvollkommenheit von Versen endlos streiten lasse. Dass der Elektrobarde ein... So nette, so süß sang Sen so viel seiner schwarzen Schöne. Erotisches Gedicht verfasst. Sittsam schien sie. Es darf maximal... Sehr scheu, sehr stolz, sehr stur. 6 Zeilen haben. Sie schauderte. Und soll von... Sie spürte schon der Sünde sanftes Stöhnen. Liebe... So schnell schmolz sie. Musik... Von Schwarzen. So sinnlich schien sein und Schwur. Und höheren Sphären handeln, sowie von Sinn so viel. Unglück und Schamloses Zerspross seiner Sippe. Sämtliche Worte dürfen nur mit dem Buchstaben S beginnen. Schwächte seine schwarzlockige Schwester. Na, was sagst du dazu? Und jetzt alles auf G. Einen Vierzeiler über Goto Golem. Denkender und denkfauler Roboter zugleich. Gewalttätig und grausam. Besitzer von 16 Konkubinen, 2 Flügeln und 4 bemalten Koffern. Grausam grinsend, grob Goto Golem, greinenden Greisen, grässliche Gräber. Und nicht Abel, kein. Ich werde nicht dulden, dass ein so großes Talent schändlich vergeudet wird. Entweder du stellst anständige Gedichte oder ich blase die ganze Geschichte ab. Aha. Waren das etwa keine anständigen Gedichte? Ganz bestimmt nicht. Glaubst du? Du glaubst, ich habe diese Maschine gebaut, damit sie idiotische Kreuzworträtsel löst? Das ist literarische Kernarbeit. Aber keine große Kunst. Also, stelle endlich ein vernünftiges Thema. So schwierig und anspruchsvoll es auch sein mag. Gut. Es soll von Liebe und Tod handeln. Aber alles muss in der Sprache der höheren Mathematik ausgedrückt sein. Bitte? Im Wesentlichen Tensoralgebra. Vielleicht ein wenig höhere Topologie und Analyse. Dabei erotisch stark. Sogar etwas gewagt und natürlich ganz im Geiste der Kybernetik. Hast du den Verstand verloren? Liebe und Tensoralgebra? Ja, weißt du denn noch, was du da sagst? Ganz im Geiste der... Komm. Lass uns tanzen in den Banachraum, wo Punktepaare wohlgeordnet sind und Riemannsche Blätter rascheln im Wind, gefaltet, geheftet, schön wie im Traum. Ich pfeife auf Bernoys Fixpunktsatz. Was sollen mir Hilbert, Euler oder Wenn mit deren Indizes von 1 bis N? Wenn du mich liebst, mein rationaler Schatz. Fixpunkte träumen von Kontraktionen. Vektor schmeichelt der schönen Matrize. Spalten bringt er in siedende Hitze. Heiß und ergotisch glühen die Zonen. Mordells Vermutung ist kein leerer Wahn. Denn deine Kurven sind mein höchstes Ziel. Ich zählte süßer Punkte endlich viel. Und meine Graphen kreuzten ihre Bahn. Du bist mein maximales Ideal. Der Zustand meiner Liebe ist stabil. Doch deine Kovarianten sind labil. Und unbestimmt wie Eulers Integral. In deinen Augen glänzt der Eigenwert. In jedem Seufzer schwingt dein Tensor mit. Du weißt nicht, wie mein Operator litt. Hast du ihm doch Funktionen stets verwehrt. Den Ring aus Polynomen gab ich dir. Dazu die Markov-Kette mit dem Stein. All deine Tensorfelder waren mein. Nur dein Quotientenkörper fehlte mir. Lösch mich nicht, denn was wird von mir bleiben? Parabeln, deren Brennpunkt niemand weiß. Abszissen, 2 Mantissen und ein Kreis. Laserstrahl wird mich zu Staub zerreiben. Erstarren meine positiven Glieder, näht man mein topologisch Leichenhemd. Vergiss mich nicht, werd mir nicht teilerfremd und sing am Grab mir lineare Lieder. Damit war der Dichterwettstreit beendet. Ha, ha, ha. Ha, ha. Mhm. Ha, ha. 9 ist ganz grau. Ja, ist wunderschön. Lösch mich nicht, denn was wird von mir bleiben? Okay. Klapautius musste plötzlich dringend nach Hause. Er versprach, er werde bald mit neuen Themen für die Maschine zurückkehren, ließ sich jedoch nicht wiedersehen, weil er weitere Niederlagen ebenso fürchtete wie Truls triumphierendes Gesicht. Truol verkündete überall, sein bester Freund sei nur deshalb geflohen, weil er sonst vor Neid und Ärger geplatzt wäre. Klapautius hingegen verbreitete das Gerücht, seit der Geschichte mit dem sogenannten Elektrobarden sei bei Truol mehr als eine Schraube locker. Es dauerte nicht lange, bis die Kunde vom Elektropoeten zu den wahren, das heißt den ganz gewöhnlichen Dichtern drang. Zutiefst beleidigt beschlossen sie, die Existenz einer derartigen Maschine zu ignorieren. Dennoch gab es einige, die von Neugier geplagt wurden und Truls Elektrobarden einen Besuch abstatteten. Er empfing sie höflich in der Halle, die mit ganzen Stößen eng beschriebenen Papiers vollgestopft war, denn er produzierte seine Poesie Tag und Nacht, ohne Pause. Die Dichter waren allesamt Avantgardisten. Der Elektrobarde hingegen schrieb ausschließlich im traditionellen Stil. Denn Truol, der von Lyrik nicht allzu viel verstand, hatte ganz auf die Klassiker gesetzt, als er den Barden programmierte. Und hin ist die Poesie. Daher machten sich die Gäste über den Elektrobarden lustig und verspotteten ihn so sehr, dass ihm um ein Haar sämtliche Kathodenröhren geplatzt wären. Danach verließen sie die Stätte ihres Triumphs mit stolz geschwellter Brust. Die Maschine war jedoch selbst programmierend und verfügte obendrein über spezielle Ehrgeizverstärker mit ruhmsuchenden Stromkreisen. Daher vollzog sich bald eine tiefgreifende Änderung. Ihre Gedichte wurden dunkel, mehrdeutig, magisch und so symbolbeladen, dass sie nicht mehr zu verstehen waren. Schön. Verstehen wir uns. Oder nicht so feierlich? Als die nächste Gruppe von Dichtern eintraf, um Hohn und Spott über den Elektrobarden auszugießen, antwortete er mit einer kleinen Improvisation, die so modern war, dass ihnen der Atem stockte. Danach konnte kein Dichter dem fatalen Zwang widerstehen, mit Truls Elektrobarden die literarische Klinge zu kreuzen. Sie kamen von überall her und schleppten Aktentaschen, ja ganze Koffer voller Manuskripte mit sich. Ein Lyriker bringt seine Gefühle zum Markt, wie der Bauer seine Ferkel. Der Elektrobarde ließ jeden Herausforderer rezitieren, erfasste im Nu den Algorithmus seines Gedichts und benutzte ihn, um eine Antwort in demselben Stil zu verfassen, nur dass sie 16 bis 32 Mal besser war. Glaubst du, ich habe die Maschine gebaut, damit sie idiotische Kreuzworträtsel löst? Nach kurzer Zeit hatte es die Maschine zu einer solchen Fertigkeit gebracht, dass sie einen erstklassigen und hoch angesehenen Dichter mit ein, zwei Sonetten völlig am Boden zerstörte. Doch das Allerschlimmste war, dass bei diesen Duellen um die Palme der Dichtkunst nur die drittklassigen Poeten keinerlei Narben davontrugen. Drittklassig, wie sie waren, konnten sie gute Lyrik nicht von schlechter unterscheiden und hatten daher keine blasse Ahnung, wie vernichtend ihre Niederlagen waren. Dunkel, mehrdeutig, magisch und so symbolbeladen. Die Dichter beriefen sogleich Protestversammlungen ein und verlangten, man möge die Maschine versiegeln und ihr von Amts wegen jede schöpferische Tätigkeit untersagen. Doch mit dieser Forderung fanden sie keinerlei Resonanz in der Öffentlichkeit. Die Verlagshäuser waren äußerst zufrieden, denn Truls Elektrobarde, der unter einigen tausend Pseudonymen zugleich schrieb, hielt für jede Gelegenheit ein Gedicht bereit. Selbstverständlich immer in der passenden Länge und von so hoher Qualität, dass man sich die druckfeuchten Zeitungen aus der Hand riss. Amphibien. Auf der Straße sah man verzückte Gesichter und geistesabwesende Mienen. Zeitweise waren sogar leise Seufzer zu hören. Jeder kannte die Gedichte des Elektrobarden. Die Luft erzitterte unter seinen herrlichen Reimen. Empfindsamere Naturen fielen nicht selten in Ohnmacht, wenn sie von besonders gelungenen Metaphern oder Assonanzen mitten ins Herz getroffen wurden. Magreggio mit die Tat hier. Doch auch auf diese Eventualitäten war der Gigant der Inspiration vorbereitet. Denn er produzierte auf der Stelle die notwendige Anzahl aufmunternder Sonette. Trurl, Trurl, Trurl, Trurl, Trurl, ja, Trurl, das kommen wir schon hin. Trurl selbst hatte im Zusammenhang mit seiner Erfindung eine Menge Ärger. Die Traditionalisten, zumeist ältere Leute, waren recht harmlos. Schlimmer waren die jüngeren Dichter. Einer von ihnen ließ es sich nicht nehmen, Trurl jämmerlich zu verprügeln. Nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus war Trurl am Ende seiner Kraft. Er beschloss eines Nachts, den von ihm selbst geschaffenen homöostatischen Homer mit eigener Hand. Eine Maschine. Einen Traum von einer Maschine. Eigener Hand zu zerstören. Doch als er sich immer noch leicht hinkend der Maschine näherte, da bemerkte sie die Drahtzange in seiner Hand sowie den grimmigen Glanz in seinen Augen und flehte in makellosen Versen so leidenschaftlich um Gnade, dass der Konstrukteur in Tränen ausbrach, das Mordwerkzeug fallen ließ und in sein Schlafzimmer zurückschlurfte. Hast du wohl Angst wie? Dabei musste er durch die neuesten Werke des Elektrogenies warten, durch einen Ozean von Papier, der die ganze Halle. Mit neuer Frische. Als aber im nächsten Monat die Stromrechnung kam und Trurl sah, wie viel der Elektrogigant verbraucht hatte, wurde ihm schwarz vor Augen. Wie gern hätte er seinen alten Freund Klapautius um Rat gefragt. 3 Wochen war der Frosch so krank. Doch der blieb verschwunden, als habe ihn der Erdboden verschluckt. Jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank. So musste sich Trurl selbst etwas einfallen lassen. In einer mondlosen Nacht schnitt er der Maschine die Stromzufuhr ab, nahm sie auseinander, verlud sie auf ein Raumschiff. Dann flog er zu einem winzigen Planetoiden, baute sie dort wieder zusammen und versah sie mit einem Atommeiler, um die Quelle ihrer schöpferischen Energie nicht versiegen zu lassen. Der Elektrobarde, der Möglichkeit beraubt, seine Meisterwerke zu publizieren, begann sie nun auf allen Wellenlängen über den Äther auszustrahlen, wodurch er Besatzung und Passagiere vorbeifahrender Raumschiffe in lyrische Zustände völliger Apathie versetzte. Empfindsamere Naturen wurden sogar von schweren Attacken ästhetischer Ekstase heimgesucht. Nachdem es die Ursache dieser Störungen festgestellt hatte, richtete das oberste kosmische Flottenkommando eine offizielle Aufforderung an Trurl, die von ihm konstruierte Apparatur unverzüglich zu vernichten, da sie eine ernste Gefahr für Leben und Gesundheit aller Reisenden darstelle. Trurl sah keinen Ausweg. Er musste sich verstecken. Daraufhin entsandte man ein Team von Technikern auf den Planetoiden mit dem Auftrag, die lyrische Datenausgabe des Elektropoeten zu plombieren. Doch der Barde betörte sie mit ein paar herrlichen Balladen und die Mission schlug fehl. Man schickte taube Techniker, sie erlagen dem Zauber lyrischer Pantomime. Kurz vor der Bombardierung des Elektropoeten änderte das Übernahmeangebot eines gewissen Rupert Mürdocht die Situation schlagartig. Dieser kaufte die Maschine und ließ sie mitsamt dem Planetoiden in sein Königreich transportieren. Es hatte zwar in letzter Zeit am fernen südlichen Horizont einige Explosionen von Supernovae gegeben, wie sie selbst die ältesten Roboter noch nicht erlebt hatten, und es gingen Gerüchte um, all dies stehe in einem Zusammenhang mit der Maschine. Nach unbestätigten Gerüchten hatte Mürdocht, getrieben von einer Laune, seinen Astroingenieuren befohlen, den Elektrobarden an eine Konstellation weißer Riesensterne anzuschließen. Dadurch wurde jede Strophe seiner Gedichte in gigantische Protuberanzen sämtlicher umliegenden Sonnen verwandelt. Auf diese Weise war der größte Dichter des Universums in der Lage, seine unsterblichen Werke durch feurige Pulsationen in sämtliche Weiten des unendlichen Weltraums zugleich auszustrahlen. Mit einem Wort, er war zum lyrischen Motor einer Assoziation explodierender Riesensterne geworden. Ich habe irgendeinen. Gewesen sein sollte. Körnchen Wahrheit. Selbst wenn an diesen Dingen ein Körnchen Wahrheit gewesen sein sollte, so geschahen sie doch in allzu großer Ferne, um Trurl den Schlaf zu rauben. Er, der bei allem, was ihm heilig war, schwor, niemals wieder ein kybernetisches Modell der Muse zu konstruieren. Zum 90. Geburtstag von Stanisław Lem hörten Sie Der Elektrobarde. Ein Hörspiel, das nach einer Kurzgeschichte des Autors aus dem Jahr 1964 entstanden ist. Es wirkten mit Sarah Niedecker, Marek Wieczorek, Gunter Keindl und als Erzähler Andreas Müller-Krippon. Hörspielbearbeitung, Technik, Komposition und Regie Martin Bezzola. Produktion Martin Bezzola und Hochschule der Künste Bern 2007.